Wenn man selbst spielt, was man geschrieben hat, weiß man gleich, woran man ist. Hans Poseger mit seinem eigenen Klavierkonzert zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und die Leitung hat Rudolf Albert. Thank you. Thank you. So klang das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 1959, Rudolf Albert am Pult, und der Solist in diesem Klavierkonzert von Hans Posegger war Hans Posegger selbst. Andreas Guras spielt auch Klavier, beziehungsweise hier Cembalo, zwei Stücke von Gábor Péter Mezei. Das erste ist konventionell und das zweite ist unkonventionell. Thank you. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Peter Oler mit drei Stücken für Flöte Solo von Gábor Péter Mézey. Hier steht Impossibile drauf. Aber ein Trio um den Cellisten Ottmar Müller wagt sich trotzdem ran an dieses Kammermusikstück von Alfred Huber im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Thank you. Cellist Ottmar Müller und Ensemble mit dieser Sonate für Cello, Klavier und Perkussion von Alfred Huber. Impossibile. Bei Sting sind die Felder voller Gold, bei Robert Owens voller Wunder. Fields of Wonder. 11 Lieder für Tenor und der ist hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 John van Kesteren. Begleitet wird er vom Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Hans Stadelmeier. like the sky beneath. Day became a bright ball of light for us to play with. Sunset a yellow curtain. Night a velvet screen. The both in short dusk was walking along. In the dark before the tall moon came, little short dusk was singing a song. Catch the pattern of your silence before you speak. Down the roadway, passing boys and Thank you. Elf Lieder für Tenor und Streicher mit dem schönen Titel Fields of Wonder von Robert Owens. Das letzte Lied, das hieß Sleep. Klar, das passt zu unserer Zeit im Concerto Barbarese auf Bayern 2. John van Kesteren und das Münchner Kammerorchester unter Hans Stadelmeier. Julia Rebecca May und Arno Waschk jetzt mit Ambivalenz für Bratsche und Klavier von Eva Sindichakis. Thank you. Thank you. Musik für zwei. Julia Rebecca May und Arno Waschk mit Ambivalenz für Bratsche und Klavier von Eva Sindichakis und Carlo Benatti und Marius Popp mit Luther durch das Kirchenjahr für zwei Organisten an einer Orgel. Geschrieben hat's N.J. Schneider. Luthermania von N.J. Schneider. Mit Luther durch das Kirchenjahr für zwei Organisten an einer Orgel. Carlo Benatti und Marius Popp waren's im Concerto Bavarese auf Bayern 2.